Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55, markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung hier im Leipziger Stadtstudio. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, den öffentlichen Nahverkehr. Gerade in einer wachsenden Stadt wie Leipzig ist es wichtig zu wissen, wie Busse und Bahnen funktionieren, welche Probleme es gibt und wer täglich dafür sorgt, dass wir sicher und pünktlich ans Ziel kommen. Unser Gast heute ist Herr Scherer, Busfahrer bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Herr Scherer, erzählen Sie uns doch bitte, wie Ihr Arbeitsalltag normalerweise aussieht. Nun, mein Arbeitsplatz ist nicht hier im Studio, sondern draußen auf den Straßen von Leipzig. Ich fahre täglich mehrere Linien und komme in fast alle Stadtteile. Morgens starte ich oft in der Betriebshalle, wo die Busse gewartet werden. Danach beginne ich meine erste Runde meistens pünktlich, aber es gibt immer mal wieder kleine Verzögerungen. Besonders im Berufsverkehr ist es manchmal schwierig, den Fahrplan einzuhalten. Ist es, da Sie nebenbei noch im Kirchenchor aktiv sind? Das wäre schön, aber dazu fehlt mir leider die Zeit. Früher habe ich einmal in einem kleinen Chor gesungen, aber das war vor meiner Zeit bei den Verkehrsbetrieben. Jetzt bin ich oft abends noch unterwegs und schaffe es nicht, regelmäßig zu proben. Manche Kollegen haben solche Hobbys, doch bei mir geht das leider nicht. Nach einer langen Schicht möchte ich nur noch nach Hause. Sie haben also jeden Tag die gleichen Arbeitszeiten? Ja, je nach Situation ändert es sich, wir haben keinen festen Dienstplan. Unsere Arbeitszeiten sind nicht jeden Tag gleich, was manchmal sogar ganz interessant sein kann. Wenn Kollegen krank werden oder eine Zusatzschicht anfällt, springe ich selbstverständlich ein. Dadurch bleibt mein Alltag flexibel und wir können uns gut gegenseitig unterstützen. Deshalb haben wir keine festen und immer gleichen Arbeitszeiten. Kommt es häufig zu Verspätungen, weil Fahrgäste sich nicht benehmen? Naja, das passiert schon. Manchmal halten Fahrgäste die Türen länger auf, als sie sollten, oder steigen erst ein, wenn der Bus schon fast losfährt. Das kann den Ablauf verzögern. Aber meistens sind andere Faktoren schuld, Staus oder Baustellen zum Beispiel. Die Fahrgäste selbst sind nur in Ausnahmefällen der Grund für große Verspätungen. Verkaufen Sie im Bus noch Fahrscheine? Stimmt nicht, das machen wir schon lange nicht mehr. Die meisten Leute kaufen ihre Tickets an Automaten, online oder in Vorverkaufsstellen. Früher habe ich manchmal Kleingeld wechseln müssen, Heute ist das nicht mehr nötig. Das macht den Ablauf schneller und sicherer. Außerdem können wir uns besser auf das Fahren konzentrieren. Gibt es bestimmte Situationen, die Sie als besonders unangenehm empfinden? Es kommt leider vor, dass nicht nur betrunkene Fahrgäste, sondern auch andere Menschen einsteigen und für Unruhe sorgen. Zum Glück ist das heute viel seltener als früher fast gar nicht mehr. Wer sich im Bus schlecht benimmt, muss außerdem mit einer Geldstrafe rechnen. Wenn es doch passiert, versuchen wir, ruhig zu bleiben und die Situation nicht eskalieren zu lassen. Die meisten akzeptieren Hinweise, wenn man freundlich bleibt. Trotzdem ist es immer eine Anspannung, wenn jemand aggressiv wirkt. Die Verkehrsbetriebe besitzen doch auch Freizeiteinrichtungen für Mitarbeiter, oder? So etwas gibt es bei uns nicht. Wir haben zwar einen Aufenthaltsraum, in dem wir Pausen machen, aber kein Schwimmbad oder Sportzentrum. Manche Mitarbeiter organisieren Privatsporttreffen, aber das ist keine offizielle Einrichtung der Firma. Unsere Pausenräume sind vor allem funktional. Wie ist es mit der Klimatisierung in den Bussen im Sommer? Ehrlich gesagt haben wir damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Unsere Klimaanlagen sind modern und leistungsstark. Selbst wenn draußen über 35 Grad herrschen, bleibt es im Bus angenehm kühl. Viele Fahrgäste loben das sogar und sagen, dass sie sich bei uns fast wie in einem klimatisierten Café fühlen. Sie waren früher bei der Bundeswehr, richtig? Das stimmt so nicht. Ich habe direkt nach der Schule mit einer Ausbildung als Busfahrer angefangen. Technik hat mich zwar schon immer interessiert, aber eine Ausbildung zum Automechaniker habe ich nie gemacht. Ich kenne Kollegen, die diesen Weg gegangen sind, aber bei mir war das nicht der Fall. Und Sie haben auch bei der Post gearbeitet, bevor Sie zu den Verkehrsbetrieben kamen. Ganz genau, ich war dort allerdings nicht in der Nachtschicht tätig, sondern tagsüber. Der Job war abwechslungsreich, aber ich wollte irgendwann etwas anderes machen. Nach einigen Jahren habe ich mich dann für den öffentlichen Nahverkehr entschieden. Es war eine gute Entscheidung, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Vielen Dank, Herr Scherer, dass Sie heute bei uns waren und uns so interessante Einblicke in Ihren Arbeitsalltag gegeben haben. Es war sehr spannend zu erfahren, wie der öffentliche Nahverkehr in Leipzig organisiert ist. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt und stets freundliche Fahrgäste. Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen allen Zuhörern einen schönen Tag. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung und das freundliche Gespräch. Es freut mich, dass ich ein wenig über meinen Beruf berichten konnte. Der Nahverkehr liegt mir sehr am Herzen und ich hoffe, dass unsere Arbeit geschätzt wird. Allen Zuhörern wünsche ich sichere und angenehme Fahrten. Vielleicht sehen wir uns ja einmal im Bus. Vielen Dank.